Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schritte, um mich selbst zu drehen. Loslaufen, hochspringen, abrollen, Walzer tanzen, fortkommen, weggehen. Doch manchmal bleib ich dann einfach stehen. Aber meistens kann ich fliegen und durch Wände gehen. Meistens komm ich gut voran. Ich steh auf festem Boden und kann aufrecht gehen, auch im stärksten Orkan. Ich hätte doch gerne einen Knopf in der Hand, dass man auf Pause drücken kann an den schlechten Tagen. Aber meistens kann ich fliegen zu den Wolken hoch und darüber hinaus. Ich werde immer da sein in der Umlaufbahn, wenn du mich brauchst. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schritte, um mich einmal um mich selbst zu drehen. Aber meistens kann ich fliegen.